Blauer, super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Lenaustraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören neben den Einweg-Gummihandschuhen, die sich hier, die mittlerweile auf dem Pflaster liegen, gehört weiterhin ein halb aufgegessener Apfel, der hier unterhalb des Fernsprechers auf der Ablage abgelegt ist. Ansonsten findet sich auf dem Telefonsprecher ein Prospekt von IKEA, in dem für eine Zeit für Veränderungen geworben wird. Ansonsten in der Lenaustraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.